Nein, schlechter schmecken als gewohnt wird ein Schnitzel aus dem Fleisch eines geklonten Schweines nicht. Es wird eher genauso schmecken wie gewohnt. Vielleicht sogar ganz genauso wie gewohnt. Durch Klonierung kann man nämlich exakte genetische Kopien eines Tieres erzeugen. Es ist kaum zu erwarten, dass Forscher dabei noch Gesundheitsrisiken entdecken. Sofern das geklonte Tier gesund ist, wird dies auch für die Nachkommen gelten und nur deren Fleisch soll eventuell zum Verzehr zugelassen werden. Gibt es also keinen Grund, sich aufzuregen? Ist der Genuss von Klonschnitzeln reine Geschmackssache und die heute fast einhellige Ablehnung in der Politik Wahlkampfgetöse für eine Öffentlichkeit, die sich beim Gedanken an Klonfleisch ekelt? Die Sache hat durchaus einen Haken und der liegt gerade in dem Umstand, dass sich die Klontiere so exakt gleichen. Wenn in einigen Jahren oder Jahrzehnten fast alle Schweine, Rinder oder Hühner nur noch von wenigen Klontieren mit ausgewählten Eigenschaften abstammen, dann geht wieder ein Stück biologische Vielfalt verloren. Schon heute sind weitaus die meisten Nutztierrassen vom Aussterben bedroht oder ausgestorben, weil sie sich wirtschaftlich nicht mehr lohnen. Das ist nicht nur schade, dass die Nahrung immer einförmiger wird, nehmen viele Menschen ja bereitwillig hin, wenn sie vorzugsweise Fertigkost im Supermarkt kaufen. Es ist auch gefährlich. Denn Züchtung braucht Vielfalt, etwa um neue Varianten hervorzubringen oder um Krankheiten zu vermeiden. Die moderne Massentierhaltung sorgt dafür, dass Infektionen sich in riesigen Ställen rasend schnell ausbreiten können. Wenn nur noch genetisch identische Tiere darin stehen, dann sind entweder alle gegen einen neuen Erreger resistent oder keines. Beides kommt vor, letzteres könnte sich zur Katastrophe auswachsen. Über solche Folgen der Technik muss man nachdenken, bevor man ihr den Weg bahnt. Noch kann es sich die Ernährungsindustrie leisten, Klonfleisch von sich zu weisen. Die Technik ist noch nicht so weit, dass sie sich rechnet. Zu Recht weisen Kritiker darauf hin, dass Klontiere häufig kranke Tiere sind und ihre Erzeugung ist sehr teuer. Noch. Aber in einigen Jahren könnte sich das ändern. Kostenvorteile durch die Klontechnik könnten ihre Nutzung für wirtschaftlich denkende Unternehmen sogar erzwingen. Deshalb haben manche Züchter und Fleischfabrikanten ein Interesse daran, die Tür dazu geöffnet zu bekommen. Der Beschluss der EU-Agrarminister ist ein Entgegenkommen gegenüber diesen Interessen, auch wenn er der Verwertung von Klonfleisch erst einmal Grenzen setzt. Die Landwirtschaftsminister haben in Brüssel Hürden aufgebaut, doch die sind viel zu niedrig. Wer eine Zulassung in Aussicht stellt, gibt das Signal, dass die neue Technik später, wenn sie ausgereift ist, auch auf den Markt kommen darf, auch wenn die Bedenken nicht ausgeräumt sind.